So, schönen guten Abend zusammen. Ich begrüße euch alle ganz herzlich zum Team Polgef am 14.11.2017. Es ist 20 Uhr. Wir fangen an mit den üblichen Präliminarien. Die Sitzung ist eröffnet um 20 Uhr. Protokoll schreiben wir am besten wieder alle zusammen oder gibt es Freiwillige? Wir schreiben wieder alle zusammen. Moderation mache ich, Aufzeichnung mache ich auch und dann sind wir auch schon beim Organisatorischen. Nachdem wir jetzt einige Leute neu dabei haben, habe ich mir gedacht, sage ich es einfach nochmal, damit es einfach auch alle wissen. Je kürzer eure Wortberichte sind, desto mehr haben wir Zeit, auch gemeinsame Aktionen und Vorgehensweisen zu diskutieren. Sucht euch bitte wirklich nur die drei wichtigsten Punkte aus fürs Wortprotokoll. Der Rest steht ja sowieso dann im Pad. Dann sind unsere Protokolle ja eigentlich Wikifit und Bastian war ja so freundlich, einen unglaublichen Haufen Protokolle ins Wiki zu übertragen. Ich weiß nicht, ob wir das Bastian jetzt unbedingt zumuten sollten, dass er das immer macht. Von daher wäre es sehr, sehr hübsch, wenn sich jemand fände, der regelmäßig dann auch die Protokolle ins Wiki überträgt. Gibt es Freiwillige? Okay, das ist nicht alle gleichzeitig, ne? Bastian, darf ich dich eventuell bitten, da nochmal tätlich zu werden? Ja, ich mache das auch ohne, ganz ohne Aufforderung. Das Problem ist, das ist nicht so ganz trivial mit dem Übertrag, weil da ein Skript läuft im Hintergrund in dem Wiki und so weiter und so fort. Da müsste man dann tatsächlich ein kleines Handbuch zu schreiben, damit es dann auch so rüberkommt, dass es alles sichtbar ist. Ich mache das gerne, es ist kein Problem. Es sind ja nicht 200, also solange, so wollen wir es nicht wieder aufstauen lassen. Eben, es sind keine 200 mehr, nur ich weiß. Ich fand das so toll, dass du das gemacht hast und irgendwie, dass das so selbstverständlich einfach hingenommen wird. Ja, der Bastian wird schon tun, das sah ich jetzt auch nicht so wirklich ein. Okay, dann macht das Bastian. Dann sind wir auch schon, halt, hat von euch jemand noch was Organisatorisches? Das hört sich jetzt nicht so an. Und damit wären wir beim Tagesordnungspunkt 1, laufende Projekte. Der erste Punkt, der drin steht, sind die bundesweiten Themenwochen. Gibt es jemanden, der uns dazu etwas erzählen kann oder möchte? Also ich würde vorschlagen, dass wir den Punkt erstmal rausnehmen. Ich denke, über den Winter steht das eh nicht an und ich sehe auch nicht, dass wir die Kapazität haben, diese Themenwochen im Moment durchzuführen. Ich schreibe es mal einfach so rein, ne? Gut, damit wären wir beim Piratenradio. Das tut sehr viele Dinge. Bastian, möchtest du noch was ergänzen oder ist das so ausreichend? Das ist so ausreichend, danke. Alles klar, ich danke dir. Bei den jungen Piraten gibt es nichts wesentlich Neues. Gibt es irgendwie jemanden, der da ist und irgendwas sagen möchte zu den jungen Piraten? Das hört sich jetzt nicht so an. Und damit wären wir beim Tagesordnungspunkt 2 und das sind die Polgef-Berichte. Bei Lilly und mir geht das relativ schnell. Ich war auf dem Landesparteitag in Bayern, habe die üblichen Mumbles gemacht und mache momentan Orga Marina Kassel. Dazu bin ich jetzt dabei, die Anschuborga zu machen für die Programmkonferenzen. Da schauen wir mal, sobald es da was Ausführlicheres zu berichten gibt, sage ich euch Bescheid. Zur Marina Kassel habe ich ja das letzte Mal schon die entsprechenden Links in die Gegend geworfen. Kann ich auch gerne nochmal tun, wenn ihr das möchtet. Lilly macht vor allen Dingen Pressearbeit, Interviewanfragen und eine Struktur für Arbeitsgemeinschaften. Da ist sie jetzt gerade fleißig dran am Puzzeln und da werden wir auch Näheres zu hören bekommen, wenn sie dann soweit ist, dass das spruchreif ist. Habt ihr dazu Fragen? Dazu nicht, aber Frage an den Bundesvorstand ganz kurz. Wer ist zuständig für Spendenbescheinigungen beim Bundesvorstand? Grundsätzlich die Schatzmeister. Gut, dann wähle ich Lothar an. Alles klärchen. Sonstige Fragen? Und das hört sich nicht so an. Damit wären wir in Baden-Württemberg. Das ist normalerweise der Michael Knödler, wird heute aber vertreten von Oliver Burkhardsmeier. Olli, leg los. Und dann die Push-to-Talk-Taste drücken, dann fluppt das auch. Oliver, wir hören dich nicht. Entschuldigung, ich habe hier Hardware-Probleme, aber mittlerweile höre ich euch und das ist schon eine echte Steigerung. Hört ihr mich jetzt auch? Oh ja. Ganz wunderbar, danke. Also ich bin hier gerade ein bisschen aus dem Konzept, bin aber glaube ich wieder da. Ich habe ja im Wesentlichen alles ins Pad geschrieben. Wir haben angefangen, Wanderstammtische zu organisieren. Da wird demnächst der erste zustande kommen. Hintergrund dürfte klar sein, Piraten in schwächer vertretenen Gegenden ein bisschen besser einzubinden. Dann wollten wir eigentlich vergangenen Samstag mit den Regelinfoständen anfangen. Das ging aber wegen zu viel Wind und Regen in die Hose. Den haben wir schnell wieder abgebrochen. Wir bleiben aber dabei, dass wir, sofern das Wetter mitspielt, jeden zweiten Samstag eines Monats einen Infostand machen wollen zu wechselnden Themen. Da komme ich nachher nochmal kurz dazu. Dann planen wir Wanderaktionen, damit wir von Stuttgart aus nicht immer nur Stuttgart bespielen, sondern auch die Fläche. Haben wir die Absicht, Aktionen, die ganz gut laufen oder sonst wie interessant sind, praktisch auf die Reise zu schicken an verschiedene Orte, wo Piraten vor Ort sind, um mit denen zusammen die einerseits einzubinden, andererseits in der Fläche ein bisschen mehr Präsenz zu zeigen auf die Weise. Dann haben wir angefangen zu organisieren, auch wenn das noch sehr schleppend läuft, dass wir unsere diversen Flyer, die wir in der Vergangenheit gemacht haben und die wir in der Zukunft machen, ins Wiki stellen. Dazu steht im Pad auch die Bitte an alle Gliederungen, insbesondere an die AGs, das doch bitte auch zu tun. Dann sparen wir uns sehr, sehr viele Mehrspurigkeiten. Und gleichzeitig hilft das dann, dass die Leute die Themen ausarbeiten, auch einigermaßen sicher sein können, dass andere Leute diese Themen dann auf die Straße tragen, halte ich für eine ganz gute Sache und würde ich gerne ganz herzlich dazu einladen. Und das war es auch schon von meiner Seite. Ich danke dir ganz herzlich. Habt ihr Fragen an Oliver? Und das hört sich dann jetzt nicht so an. Und damit wären wir bei Bayern und ich freue mich wahnsinnig, euch bekannt geben zu dürfen. Ich habe einen Nachfolger und der hat sogar noch einen stellvertretenden Polgef. Das handelt sich um Alexander Fox und Benjamin Wildenauer. Herzlich willkommen in dieser Runde. Dann legt mal los, Jungs. Ja, schönen guten Abend. Ein paar Tage im Amt. Ich hoffe, ihr könnt mich gut verstehen. Oh, es hört sich ein bisschen irgendwie wie ins Rohr gesprochen an, aber passt. Ich arbeite an der Technik. Ja, also Samstag war wie bei so manchen einfach erstmal konzentrierende Sitzung und da geht es dann morgen weiter. Und ansonsten haben wir Benjamin und ich gestern Abend noch ein bisschen diskutiert im Mumble in Bezug auf Vorbereitung für die Wahl. Was kann man mit den Kommunalpiraten machen? Wie kann man mit denen mal reden? Also haben wir uns einige Gedanken gemacht. Ich habe am Montag schon angefangen, mit Leuten zu sprechen in Bezug auf neue SG-Presse. Die gibt es aktuell nicht in Bayern und da sind wir jetzt motiviert und gehen da dran und schauen weiter. Benjamin, wenn du möchtest, kannst du auch noch was sagen. Ja, ist eigentlich jetzt größtenteils gesagt. Also wie gesagt, wir schauen eben, dass wir wollen schauen, dass wir den Kontakt zu den Kommunalpiraten ein bisschen verbessern und ja, da ein bisschen die Strukturen optimieren. Müssen, um richtig durchstarten zu können, jetzt noch warten, bis wir unsere GO vollständig geändert haben und dann sollte das, denke ich, relativ zügig hier bei uns losgehen. Also mit Programm etc. Das ist doch sehr schön. Vielen Dank erstmal an euch. Habt ihr Fragen an die beiden? Okay, das hört sich nicht so an. Dann mache ich mal kurz einen Sammelaufruf für Berlin, Brandenburg, Bremen und Hamburg. Jemand da? Brandenburg ist jemand da. Ah, Stefan, siehst du wohl. Dann erzähl doch mal. Ja, also so viel Neues gibt's nicht bei uns. Wir sind auch gerade dabei, nochmal zu gucken, welche unser Untergliederungen noch funktionieren und machen da Treffen zu dem Thema. Ansonsten haben wir uns über den ein Netzhock gemacht zum Online-Parteitag und sind dazu im Plus gekommen, dass wir gerne möchten oder die Idee, die Möglichkeit einräumen möchten, dass auch Vorstände und Mitglieder anderer Bundesländer vielleicht also einen Online-Parteitag mal mitmachen können, so Probe, und suchen da noch Interessenten, die das machen möchten. Da wollte ich eigentlich morgen auf dem Marinemammel was zu sagen und leider gibt es jetzt eine Terminüberschneidung, kann ich nicht dabei sein. Und wenn Thomas Gaul das hört, vielleicht kann er ja da ein bisschen einspringen. Ja, ansonsten noch nicht so viel Neues. Okay, vielen Dank. Wenn du das dann auch noch einmal kurz ins Pad pinnst, bin ich sehr, sehr glücklich. Habt ihr Fragen an Stefan? Ja. Erzähl. Also nur mal ganz kurz, wie sieht denn das mit der Verbindlichkeit von so einem Online-Parteitag aus? Also ich rede jetzt mal so von Abstimmung. Also wir haben ja als normalen Online-Partei als Parteitag gemacht und die Entscheidung war für uns auch beschlusskräftig. Man kann natürlich keine Geheimabstimmung machen, das geht nicht. Aber ansonsten ist es halt wie ein Parteitagsbeschluss. Aber was wir natürlich jetzt wollen, das ist eine Testlauf, einfach mal um zu testen, wie funktioniert das, für bundesweit, auf der bundesweiten Ebene. Na, wenn ihr das so locker handhaben könnt bei euch, dann herzlichen Glückwunsch. Also so funktioniert es natürlich. Dann danke, Frage beantwortet. Okay, vielen Dank. Gibt es noch weitere Fragen? Bastian? Ja, nicht fragen. Ich wollte es nur ergänzen, vielleicht, wenn ich darf. Ja. Diese Kleinbonnum, Potsdam hat tatsächlich auch noch bis heute sogar in die Presse geschafft, zwar sehr prominent. Wir haben nicht nur eine Hauptversammlung gehabt, sondern wir haben auch ein sehr innovatives Konzept für unsere Oberbürgermeisterwahlen entworfen, das demnächst ernsthafte Form annehmen wird. Also wir fragen mal den Bürger, welchen Kandidaten der denn hätte. Potsdam ist eine Landeshauptstadt und der Oberbürgermeister ist schon eine wichtige Persönlichkeit im politischen Geschehen in Brandenburg. Und da tut sich demnächst eine ganze Menge. Finde ich sehr schön, dass wir da tolle Ideen dazu entwickelt haben. Vielleicht kann man das dann nachher mal Ideen kopieren. Ja, das werden wir doch mal sehen. Okay, vielen, vielen Dank. Dann gehe ich jetzt noch mal weiter. Schrei noch mal nach Berlin, Bremen und Hamburg. Jemand da? Dann gehen wir doch mal davon aus, dass die Dinge tun. Und damit wären wir bei Hessen. Da haben wir auch einen neuen politischen Geschäftsführer, nämlich den Michael Weber. Offensichtlich hoch motiviert. Michael, bitte nicht den gesamten Bericht verlesen. Wie gesagt, die drei wichtigsten Punkte bitte. Leg los. Ja, hallo, hier ist der Michael. Ich weiß nicht, ob ihr mich verstehen könnt. Ich höre mich selbst nicht. Wir können dich fabelhaft verstehen. Ja, dann müssen wir nicht. Ja, wo fange ich an? Ich denke, ich habe es ja hier schriftlich alles schon reingeschrieben. Für mich ziemlich wichtig sind diese Beteiligungsformate, die Online-Beteiligung. Ich hatte ja auf dem BPT dazu einen Antrag gestellt, der ja auch durchging. Als Alternative zu dem Video das VNB, was wir ja in Hessen seit langem betreiben, was ich hier in Marburg immer auch betreibe, in meiner kommunalen Arbeit. Und wir haben, da ich ja jetzt Vollgef bin und das VNB übernommen habe, auch zur Betreuung in Hessen, Und die Wege dadurch natürlich ein bisschen kurz geworden. Das heißt, man könnte Sachen direkt machen, wenn man sich darauf einigen würde, dass man die Hessen-Instanz verwendet. Das müsste ich natürlich mit den Kollegen nochmal abklären, ob da irgendwas dagegen spricht, was mich wundern würde. Ja, das schmeiße ich jetzt einfach mal so in den Raum, da kann man mal drüber nachdenken. Wäre schon schön, wenn das relativ schnell irgendwie ginge. Das einfachste, niederschwelligste wäre halt, dass man eben einfach mal diese Frage der Woche Sachen über das VMB laufen lässt. Könnte man damit eben auch zeigen, dass das halt nicht nur ein Antrag ist, sondern dass der Antrag dann auch zumindest teilweise in Angriff genommen wird. Ich würde mit unserem IT-Beauftragten eben in der PGP-Nachrüstung nochmal was klären und mich dann nochmal melden. Ja, und ansonsten haben wir eine ganze Menge Sachen am Laufen. Das habe ich, wie gesagt, einmal reingeschrieben. Für mich im Moment sehr viel zu tun, weil wir natürlich nächstes Jahr auch die Landtagswahl haben. Da geht es jetzt bei uns los, dass wir ein Wahlprogramm erstellen müssen. Läuft jetzt parallel auf dem Mumble, deswegen werde ich mich hier nach gleich auch ein bisschen schnell verabschieden, wenn ich darüber will. Und da gibt es bei uns einen Hessentrojaner und dieser Hessentrojaner, da bin ich am Überlegen, ob wir da ein Volksbegehren gegen starten könnten. Ich habe zu Zeiten, wo es noch keine Piratenpartei gab, da schon mal was hier in Hessen gehabt. Macht mich damit so ein bisschen aus, das ist natürlich eine Riesennummer. Und ich weiß auch noch nicht, ob das rechtlich möglich ist. Die müssen ja dann auch erstmal zu einem Beschluss kommen da in dem Landtag. Und das würde ich so als Idee jetzt mal in den Raum werfen. Das muss ich, wie gesagt, auch noch alles abklären. Erwähnt hatte ich das auf dem Parteitag jetzt schon am Wochenende. Und ich kann das auch organisieren. Ich habe da auch aus den alten Zeiten durchaus noch Connections auch zu den Gewerkschaften und allen möglichen anderen Sachen, sodass ich mir da auch vorstellen könnte, dass da einiges geht. Ja, ein zweites großes Ding ist noch diese E-Government-Sache da unten. Habe ich in den Pad eingetragen. Habe ich so einen kleinen Antrag mal formuliert, den wir in Marburg auf jeden Fall einbringen wollen. Da gibt es ja von der Bundesregierung Vorgaben, dass da also bestimmte Auflagen erfüllt werden müssen. Jetzt fangen die natürlich in den Kommunalparlamenten an, wie wild Software zu ordern. Bei uns wollten sie schon eine Blanko-Bestätigung für Finanzausgaben haben, wo sie noch nicht mal die Software benennen konnten. Und da ist halt unser Tenor natürlich, dass wir wollen, dass Open-Source-Software angeschafft wird. Ich sehe es ehrlich gesagt nicht ein, dass wie bisher alle Kommunen irgendwie ihr eigenes Süppchen kochen mit anderer Software, alles proprietär, sehr kostspielig, undurchsichtig. Stichwort PC-Wahl, haben wir ja gesehen, was los ist, wenn solche Software da eingesetzt wird. Und da wäre es eigentlich naheliegend, dass die Kommunen sich mal zusammentun. Das Hauptgegenargument, das habe ich schon gehört in so einer Vordiskussion, ist eben, ja, da würde der Bund ja schon die Termine so eng gesetzt haben, dass das gar nicht anders geht, als dass man ja gezwungen wäre, proprietäre Software einkaufen zu müssen. Und da wäre es natürlich schön, wenn man sozusagen am liebsten bundesweit, wäre so mein Traum, diesen Antrag in vielleicht angepasster Form einbringt, dass man da eben auch ein Thema hat, wo man wirklich großflächig dran arbeiten und sich auch gegenseitig unterstützen kann. Gut. Okay. Ja. Das wäre es erstmal dann. Jo, dann auf jeden Fall erstmal Dankeschön dafür. Habt ihr Fragen? Ja, ich würde gerne. Wir haben in Baden-Württemberg wohl die nächsten Tage ein neues Polizeigesetz, wo auch über Einsatz von Staatstrojaner und Schnickschnack nachgedacht wird. Und wenn ihr an ähnlichen Themen seid in Hessen, besteht da vielleicht die Möglichkeit, entweder zusammenzuarbeiten oder Dinge von euch oder von uns zu recyceln. Wenn ihr da was hättet, wäre es schön, wenn man das irgendwie hinkriegen könnte. Jo. Okay, mitgekriegt? Ja, ich hab's mitgekriegt. Ja, dann schließt euch da mal kurz. Finde ich, ist eine gute Idee. Wo kamst du jetzt nochmal her? Das war bei Wien, ne? Hab ich das recht? Genau. Gut, ja, gerne. Wie gesagt, bei uns ist das jetzt alles ganz neu, ne? Das ist jetzt wirklich vom Wochenende noch. Und wir haben jetzt zwar am kommenden Wochenende schon Flyer Sache organisiert vor dem Parteitag der Grünen, der ja stattfindet, die bei uns in der Regierung ja sitzt, sodass da schon Sachen laufen, aber das ist eben, wie gesagt, jetzt so quasi aus der Hüfte geschossen aufgrund der drängenden Zeit. Okay, da würde ich vorschlagen, wir geraten da in Kontakt nach oder außerhalb dieser Sitzung. Gut. Oh ja, sehr schön. Okay, weitere Fragen? Dann frage ich der Form halber mal nach Mecklenburg-Vorpommern. Jemand da? Tun Dinge. Und damit wären wir in Niedersachsen. Hallo Adam. Hallo, guten Abend ihr Lieben. Ich habe es doch noch geschafft. Ich war gerade bei der Regionsversammlung. Also Kreistag wäre das bei euch wahrscheinlich. Und es war gerade gut was los und hat lang gedauert. Und bin nach Hause gehetzt, um bei euch zu sein. Steht ja eigentlich alles da. Ich weiß gar nicht, wie ich es irgendwie groß vorlesen soll. Unser Regionsvorstand hatte die Idee, vermehrt auf Presse zu setzen und so oft wie möglich Pressemitteilungen rauszuhauen, die sich halt irgendwie mit unseren Aktivitäten unserer Bezirksräte, heißen die hier bei uns, also Ortsräte werden das bei euch, beschäftigen, um zu sehen, einfach, dass wir Anträge stellen, was passiert, einfach ein bisschen mehr Lärm machen. Ihr wisst alle, dass wir hier eine schwere Pressepräsenz haben in Niedersachsen. Wir haben halt die Matzak-Presse, die uns nach wie vor, nach Möglichkeit, in Grund und Boden schreibt oder einfach gar nicht erwähnt. Und naja, wir versuchen halt unser Bestes und werden sehen, dass wir die so lange nerven, bis sie auch mal was rausschießen müssen. Sie berichten über die Arbeit im Rat relativ gut mit uns. Da haben wir Sympathisanten, gerade wenn es um Bildungspolitik geht, weil ich Vorsitzender vom Bildungsausschuss bin der Stadt. Dann haben wir noch so ein paar Themen, die recht gut ankommen, aber größtenteils verschwinden wir hier so im Hintergrundrauschen. Ansonsten haben wir heute die konstituierende Sitzung im Landtag gehabt. Wir haben jetzt also unsere neue rot-schwarze Regierung. Keiner weiß, was uns da Böses erwartet. Und werden halt vermehrt versuchen, da jetzt ein bisschen zu bohren, zu gucken, was da passiert. Und wir sind zwar nicht im Landtag, aber in der Nähe, um das mal so zu sagen. Ich bin auch relativ oft in den Kommissionen und Ausschüssen als Zuschauer oft oder oft auch eingeladen als Bildungspolitiker und werde dann da meine Augen offen halten. Wir werden halt versuchen, auf die Art so ein bisschen Piratiges nach außen zu bringen. Das mache ich auch übrigens in vielen Ausschüssen und in den Reden immer wieder im Namen der Piratenpartei. Und wir Piraten sind doch und so weiter. Also wir haben hier einen recht guten Ruf an sich, nur nicht genügend Prozente, wie ihr wisst. Ansonsten Tagesgeschäft. Danke. Ja, ich danke dir. Habt ihr Fragen an Adam? Das hört sich jetzt nicht so an. Damit wären wir dann bei Nordrhein-Westfalen. Der Masch kann heute nicht, der ist in einer anderen wichtigen Sitzung. Aktuell gibt es wohl auch keine besonderen Vorkommnisse. Rheinland-Pfalz, der Enavico hat sich entschuldigt, der kann heute nicht, ist aber dabei, was ins Pad zu schreiben. Das dann bitte nachlesen, weil er jetzt gerade dabei ist. Und dann wären wir auch schon im Saarland beim Klaus Schummer. Ist der da? Hallo zusammen. Nein, der Klaus lässt sich heute leider wieder entschuldigen. Ist momentan ziemlich stark im Privaten beschäftigt, weil er umzieht und auch ein Kind bekommt. Deswegen ist es etwas schwierig, regelmäßig anwesend zu sein. Aber ich vertrete ihn gern und habe euch schon ein paar Sachen vom Saarland ins Pad geschrieben. Also zum einen geht es immer noch um die weitere Planung bezüglich unserer Umstellung der IT. Da habe ich ja letzte Woche schon berichtet, dass wir da sehr schwach aufgestellt sind und im Moment Lösungen suchen, das Ganze etwas zu vereinfachen und Kooperationen mit vielleicht auch Bayern anzustreben. Aber das ist alles noch in der Planung. Dann ist es relativ auffällig, dass bei den Infoabenden in Saarbrücken regelmäßig uns jetzt auch ehemalige Mitglieder der BGE-Partei besuchen, die sich für uns sehr interessieren und eventuell auch eine nähere Zusammenarbeit, sage ich jetzt mal im weitesten Sinne, mit uns anstreben, was ja auch ganz nett ist. Und wir haben gestern eine Pressemeldung zum Thema Kennzeichnungspflicht für saarländische Polizisten rausgebracht. Das steht, da habe ich euch auch den Link ins Pad reingeschrieben. Da geht es auch um das Urteil des Europäischen Gerichtshofs für Menschenrechte, der halt gesagt hat, eigentlich müsste es eine solche Kennzeichnungspflicht in Deutschland geben. Und das haben wir aufgegriffen und haben gesagt, in 8 von 16 Bundesländern gibt es das schon, warum nicht auch im Saarland? Das war's schon. Ja, vielen herzlichen Dank. Habt ihr Fragen? Auch das hört sich jetzt gerade nicht so an, oder doch, Michael? Ja, doch noch eine, und zwar zur BGE-Partei. Heißt das, dass die sich im Saarland auflöst? Das ist jetzt eine gute Frage. Also zumindest mal gab es offensichtlich dort einige Missstimmigkeiten innerhalb deren Vorstand, das dazu geführt hat, dass halt bestimmte Leute aus dem Vorstand oder Vorstandsmitglieder ausgetreten sind und jetzt teilweise in anderen Parteien aktiv sind, wieder aktiv sind, weil sie vorher zum Beispiel bei der Linken waren. Aber ob die Partei sich deswegen auflöst, das kann ich nicht sagen. Die ausgetreten sind, streben sowas an. Die sagen halt, eine Ein-Themen-Partei kann keinen Bestand haben. Das ist zu wenig. Okay, gibt es sonst noch Fragen? Das hört sich nicht so an. Damit wären wir in Sachsen. Die haben derzeit einen kommissarischen Vorstand. Da wird jetzt demnächst gewählt. Das heißt also, Marc Neis ist eigentlich nicht mehr der Polgef. Das lasse ich jetzt einfach mal so aus Gründen so stehen, weil es einfach hübscher aussieht. Da ist aber, glaube ich, keiner, oder? Okay. Damit wären wir bei Sachsen-Anhalt und Ingolf. Bitte schön. Ja, ich sollte mich ja kurz fassen. Mache ich auch. Also so operativen Geschäft haben wir nicht allzu viel zu berichten. Außer, dass wir uns nun entschlossen haben, das Liquid Feedback der Berliner zu nutzen, weil das virtuelle Meinungsbild der Hessen so für uns noch nicht so richtig erkennbar ist in der Umsetzung. Haben wir also so einen kleinen Vertrag geschlossen, wo wir auch sehr schnell wieder rauskommen. In beiderseitigen Einvernehmen. Wollen wir mal gucken, ob wir das Ding dann zum Laufen bringen. Jetzt habe ich nochmal eine organisatorische Frage, vielleicht gehört ihr jetzt auch gar nicht hierher. Wir haben also hier so eine Konstellation, dass eine untergeordnete Gliederung Geld dafür bereithält, eine Ordnungsmaßnahme, die dort in der Schwebe ist, finanziell mit zu unterstützen. Also es geht um eine innerparteiliche Streitigkeit, ich kann ja jetzt nicht Namen nennen und so weiter. Auf jeden Fall passiert das alles innerhalb der Piratenparteien. Da wollte ich einfach mal fragen, ob die Satzung solche Dinge nicht verbietet, dass man Parteigelder ausgibt, um irgendwie sich anwaltlich noch beraten zu lassen gegen die eigene Partei. Also das erscheint mir irgendwie ein bisschen absurd, ob man das irgendwie vielleicht vermeiden kann und welche Wege es da gibt. Vielleicht kann man das auch mal nachher bilateral mit jemandem diskutieren, der sich damit auskennt. Ja, also ich möchte es nochmal so zur Debatte stellen. Da empfehle ich dir wärmstens, eine Mail zu schreiben ans Justiziariat. Wir haben ja eins hier auf Bundesebene. Meines Wissens nach verbietet die Satzung dergleichen nicht. Es kann aber sein, dass das Parteiengesetz das tut. Frag auf jeden Fall das Justiziariat, weil da sind ausgebildete Juristen drin und die sollten dir das sagen können, auf jeden Fall. Das mit von wegen fasse dich kurz. Ich habe das deswegen nochmal gesagt, weil es eben wirklich nicht alle wissen, dass wir uns schon vor einiger Zeit darauf geeinigt haben, halt die drei wichtigsten Punkte. Das hieß jetzt nicht, dass du dich unbedingt kurz fassen musst. Nee, es war ja auch nichts. Also insofern passt das schon. Also schreibt man eine E-Mail-Adresse hier rein. Schreib an Sevolino. Gut, danke. Der ist am zuständigsten. Okay, dann habe ich mal Darkstar am Saalmikro. Ja, danke schön erstmal. Ich habe ja letztes Mal schon gestellt mit einer Frage und ich habe mal drüber nachgedacht, warum sie gestört hat. Zum Thema war es dabei letztes Mal BEO und jetzt ist LQEB, Liquid Feedback habe ich gerade gehört. Und meine Frage ist, wenn wir davon ausgehen, dass wir tausende Piraten sind auf der ganzen Welt und viele davon sind IT-affin, wie wäre das denn, wenn wir nicht mehr einen Wahlcomputer schaffen, sondern tausende, also ein Ökosystem? Was haltet ihr davon? Stimmen dazu? Gibt es denn da was Funktionierendes? Das war jetzt eine neue Idee, also dass man sie auch verbindet. Das wäre ja nicht sagen, wir wollen gar nicht mehr den einen, sondern so wie Bitcoins. Da gibt es auch zig Menschen, die Bitcoins erfinden und die verbinden sich ja auch ein Stück weit miteinander und gehen einander über. Und das finde ich eigentlich, das würde irgendwie gut zu den Piraten passen. Das ist einfach so jetzt gerade so die gerade geborene Idee. Was meinst du denn mit Wahlcomputer? Weil eigentlich sind ja Wahlcomputer gerade bei Piraten nicht sonderlich beliebt. Ich meine damit, sie sind transparent, Open Source, man kann sie also verifizieren, sind nicht besonders kompliziert, damit viele Menschen sie verstehen können. Also sie können zählen zum Beispiel, fände ich jetzt wichtig. Dann meine ich damit, sie schützen die Privatsphäre und sind partizipativ. Menschen können teilnehmen, möglichst viele. Also skalieren. Scheint insgesamt ein gebundungsbedürftiger Gedanke zu sein, Bastian. Ja, wollte ich gerade sagen, also man kann das vielleicht irgendwo anders diskutieren. Wir arbeiten auch an einer quasi weltweiten Struktur, aber die sind hat mehr mit Datensicherheit zu tun, also so in Richtung VPN-Servernetz oder Tornetz. Wobei Tornetz ist, will ich jetzt auch nicht drüber diskutieren, wie weit der Wirkungsgrad da ist. Aber da wird schon drüber nachgedacht. Es geht aber nicht um das Zusammenschalten von Rechenkapazitäten, die sind genügend vorhanden. Ich glaube, deine Idee geht eher dahin, dass wir viel Partizipation erzeugen mit so einem System. Dazu müssten wir entsprechende Tools haben. Die gibt es, die müssten aber tatsächlich bei uns erstmal politisch verifiziert werden, nicht technisch. Technisch funktioniert schon politisch. Und da würde ich gerne auffordern, dass man einmal an einer anderen Stelle darüber diskutiert, einen dicken Engel oder sowas. Ich dachte, ja, das ist eine Folgerunde, Leute. Also ich meine, wir verstehen Entschuldigung bitte vielmals. Wir haben hier einen Ablauf, der steht auch im Pad. Weißt du, es ist schön, dass du Fragen stellst. Darüber freue ich mich sehr. Aber es wäre eigentlich ganz nett, wenn du einfach erstmal die Leute ihre Sachen erzählen ließest und dann mit solchen Sachen am Ende beim Sonstigen kommst, weil da haben wir dann nach hinten raus auch einen Überblick über die Zeit, die wir noch zum Diskutieren haben. Wir haben tatsächlich nur eine Stunde und es ist tatsächlich Vernetzung für die politischen Geschäftsführer. Das ist öffentlich, da kann jeder zuhören. Es kann auch jeder Fragen stellen zu dem, was hier berichtet wird, worüber hier gesprochen wird. Und im Tagesordnungspunkt Sonstiges kann man durchaus auch noch zusätzliche Fragen oder Anregungen anbringen. Das ist so der Ablauf und darum geht's. Okay, habt ihr sonstige Fragen jetzt noch an den Tensor? Das hört sich nicht so an. Schleswig-Holstein, den Volker sehe ich jetzt nicht. Ist jemand da? Die tun Dinge. Thüringen, das ist Manfred Schubert. Der kann heute nicht, hat er gesagt. Er hat aber einiges an Terminen ins Pad geschrieben. Wer sich darüber informieren möchte, liest das dann bitte nach. Damit sind wir beim Tagesordnungspunkt 3, Themenbeauftragte Berichte. Da sind wir dann jetzt bei der Sozialpolitik und Gernot. Schönen guten Abend, Gernot. Ja, schönen guten Abend. Ich hoffe, es klappt jetzt wieder wunderbar mit meiner Taste. Aber ja. Sehr gut. Also, wir hatten ja am letzten Sonntag Treffen der Sozialpiraten gehabt und wir haben dann die zwei Termine festgelegt. Also die Arbeitsgemeinschaft Bedingungsloses Grundeinkommen trifft sich am 6.12. und die nächste Mammelsitzung der Sozialpiraten ist dann am 10.12. Wieder ab 20 Uhr. Ja, dann hatten wir ja, wie gesagt, am letzten Sonntag das Treffen der Sozialpiraten. Da war natürlich ein Thema, wie geht's weiter mit Sozialpolitik, wie geht's weiter mit der Arbeitsgemeinschaft bedingungsloses Grundeinkommen. Wir haben momentan nicht mehr sehr viele Teilnehmer und deswegen haben wir gesagt, dass wir uns erstmals nur einmal pro Monat treffen werden, also nicht mehr zweimal im Monat bei der AG BGE. Und ein wichtiges Thema, was wir auch besprochen haben, ist natürlich die Themenbeauftragung für Sozialpolitik. Ich habe ja schon angekündigt, dass ich 2018 das Amt niederlegen werde. Ich bemühe mich noch jemanden zu finden, den ich vorschlagen würde, das Amt zu übernehmen. Wir hatten darüber diskutiert, dass man es auch möglicherweise eine Zeit lang kommissarisch übernehmen kann. Also was ja sehr wichtig wäre, dass jemand hier regelmäßig das berichtet, was in der Sozialpolitik und in der Arbeitsgemeinschaft Grundeinkommen derzeit läuft. Und das könnte man dann erstmals so nur kommissarisch bewerkstelligen. Das muss man halt mal gucken, ob damit auch der Bundesvorstand einverstanden ist. Dann war es eigentlich so, wir hatten glücklicherweise doch 10 Teilnehmer in dieser Besprechung und ein wichtiges Thema war für mich halt auszusagen, dass ich mich politisch nicht zurückziehen werde, dass ich auch weiterhin Pirat bleiben werde, das ist sicher. Aber ich möchte eine andere Arbeitsgruppe oder einen anderen Arbeitskreis in Zukunft leiten oder aufbauen. Und dieser Arbeitskreis nennt sich oder soll den Namen Neuer Gesellschaftsvertrag bekommen. Hintergrund ist nur Folgendes. Wir hatten immer mal bei den Piraten uns geäußert, dass wir uns viel, viel stärker vernetzen müssen. Wir hatten ja mal ein Treffen der Themenbeauftragten gehabt. Aber das ist alles so ein bisschen im Sande verlaufen und deswegen möchte ich jetzt eine Arbeitsgruppe aufbauen, wo die wichtigsten Themen, die uns alle so am Herzen liegen, zusammenfassen und dass wir innerhalb dieser Arbeitsgruppe diese Themen behandeln werden. Und was ich auch anstrebe, aufgrund der Tatsache, dass wir nicht mehr so viele Mitglieder haben, dass wir das Ganze überparteilich und auch über Organisationen hinaus betreiben werden. Und ja, das ist so meine Vorstellung. Und ich schaue mal, wie das wird. Und wollen wir mal gucken, was daraus sich entwickeln kann. Ja, das war's von meiner Seite. Dankeschön. Bitteschön. Ich danke dir. So, dann habe ich jetzt erstmal eine Frage an dich und zwar wegen der Themenbeauftragung. Du hattest sicher ein paar Mal gesagt, du möchtest dann aufhören ab 2018. Hast du das dem Bundesvorstand schon schriftlich mitgeteilt, damit wir auch wissen, ab wann? Nein, aber das werde ich jetzt machen. Ich hatte ja gesagt, ich würde noch ganz gerne auch mit diesem Schreiben jemanden vorschlagen und das mache ich diese Woche fertig. Alles klar, das ist ganz fabelhaft. Hat sonst noch jemand Fragen an Gernot? Ja, ich. Wir haben eine Einladung bekommen von einem Verein für digitale Subkultur. Die suchen einen Redner, der was übers BGE sagt. Die haben uns eben angefragt, ganz explizit. Da hätte ich die große Frage, gibt's irgendein überschaubares, schnell einlesbares Briefingmaterial zum Thema BGE? Gibt's Flyer, die man da mitnehmen kann? Naja, also wir hatten ja mal diese Themenwoche zum Grundeinkommen und da ist ein kleines Booklet erschienen, was also sehr ausführlich das BGE behandelt und wir haben auch einen sehr guten BGE-Flyer, wo das Wichtigste drin steht. Und wo finde ich das? Wo findest du das? Ja, das ist jetzt eine gute Sache. Also theoretisch kannst du die bestellen im P-Shop, die sind da vorrätig. Aber du hast vielleicht meine E-Mail-Adresse, wenn nicht, gernot.reipen@piratenpartei.de. Schick mir einfach eine Mail und ich schicke dir dann die Links, wo du dir das runterladen kannst. Ich danke dir und ich würde gerne an der Stelle nochmal dazu einladen, doch Flyer, wenn sie entstanden sind, auf wikipiratenpartei.de/flyer zu parken. Dessen ungeachtet, ich mail dir und danke dir. Alles klar, danke auch. Ja, wunderbar. Gibt's weitere Fragen an Gernot? Dann habe ich Sabine am Mikrofon. Ja, danke, Astrid. Ich wollte nur darauf hinweisen, dass im C oben ein Patch steht, das ist vom 7.11. und nicht wie heute vom 14.11. und das suche ich nämlich. Das Patch der heutigen Sitzung. Das ist im Chat. Kann das mal jemand nochmal posten? Das wäre sehr liebenswert. Dann bedanke ich mich und bleibe hier, falls du nach Themenbeauftragung, Bildung etc. fragst. Uwe. Ich habe es reingepostet. Im Chat ist es verlinkt. Herzlichen Dank. Okay. Jo, damit sind wir dann bei Energiepolitik. Michael. Ja, wir haben ja aktuell in Bonn die Klimakonferenz und das ist ja in NRW, deswegen hat sich auch der Ministerpräsident Laschet in Interviews geäußert zur Problematik Energiepolitik, Kohlestrom etc. Und das hat dann doch eine Pressemitteilung provoziert, die ich vorbereitet habe und wir haben sie dann gestern Mittag ist die rausgegangen. Thema ist, dass wir sofort aus der Braunkohle aussteigen könnten, wenn wir wollten, weil wir haben genügend Gaskraftwerke, die die Stromerzeugung übernehmen könnten. Und wenn man die volkswirtschaftlichen Kosten betrachtet, dann sparen wir, wenn wir die Gaskraftwerke einsetzen, sogar Minimum 3 Cent pro Kilowattstunde. Und dann gab es auch noch eine Bemerkung zum Laschet selbst. So, die PM ist jetzt noch nicht, also vorhin war sie noch nicht auf der Bundeswebsite. Frage, wann ist die da? Weil ich würde den Link gerne an einige NGOs dann auch schicken. Da musst du tatsächlich mal bei der Bundespresse nachfragen. Ich würde sagen, frag mal Pascal oder Isan. Okay, ja, und ansonsten nächste AG-Sitzung nächsten Dienstag dann nach der Team-PolGF-Sitzung. Okay, vielen Dank. Habt ihr Fragen an Michael? Das hört sich jetzt nicht so an. Damit wären wir bei der Landwirtschaft. Das ist Annette, die sehe ich nicht. Michael, machst du das wieder vertretungsweise? Ja, ich habe es auch kurz reingeschrieben. Annette ist heute Abend bei einer Vorbesprechung mit dem BDM zu der Ausstellung, die hier in Norden ja am 23. eröffnet wird. Ich soll schön grüßen. Herzlichen Dank. Gut, Datenschutz tut Dinge. Digitalisierung, die Anja kann heute nicht, hat aber Dinge ins Pad geschrieben. Auch wieder mit Spiegelstrichen. Das müssen wir dann das nächste Mal auch nochmal sagen, dass wir das weglassen sollen. Aber ich habe den Uwe am Saalmikro. Ich habe den Eindruck, er will da was zu erzählen. Naja, wir haben hier Arbeitsteilung. Schönen guten Abend. Wenn die Anja mal nicht kann, mache ich das. Ich mache es schnell im Sinne der Zeit. Nächste Sitzung am Donnerstag, 21 Uhr Mumble. Wir sind gerade dabei, den Mumble-Vortrag zum Thema Digitalisierung vorzubereiten, der im Dezember laufen soll, haben das Wahlprogramm zerlegt und gucken jetzt, dass die Spezialisten, die sich aber ans Pad eingetragen haben, dieses Programm mal durchforsten. Wir haben darüber hinaus den Kontakt zur Servicegruppe innerparteiliche Bildung aufgenommen. Da hatte ich mit dem Holger ein längeres Gespräch. Der wird übrigens nochmal auf euch, auf die PolGF-Runde und auf den Bufo zukommen, wie es mit der SG weitergeht. Wir stellen dem Holger jetzt erstmal Material zur Verfügung, dass er im Prinzip überhaupt irgendwas hat, mit dem er in der innerparteilichen Bildung weitermachen kann. Und wir sind jetzt auch als AG, das war eine Anfrage, beim Open Government Netzwerk mit dabei. Das ist Teil des Plans, im Prinzip auch die Piraten wieder dann in den entsprechenden NGOs oder Vereinen, Verbänden bekannt zu machen. Was da kommt, müssen wir schauen. Zumindest gab es ein großes Interesse daran. Okay, Dankeschön. Ich danke dir. Schöne Grüße an Holger. Er möge sich freundlichst an mich wenden. Ich bin das mit der innerparteilichen Bildung. Das zum einen. Zum anderen, ihr habt auf dem Schirm, dass es diese Programmkonferenzen geben wird. Und bereitet dann, denke ich, auch so das ein oder andere vor, dass dann die dort Anwesenden sich auch ins Thema einarbeiten können, wenn sie wollen, nicht wahr? Ja, das ist auf dem Plan, dem Holger gebe ich gern Bescheid. Ach, ihr seid klasse, Dankeschön. Gut, dann gibt's jetzt mal, also Netzpolitik, der René ist nicht da. Finanzen, Sebolino ist entschuldigt, Pavel ist ebenfalls entschuldigt, Außen- und Sicherheitspolitik, der Björn ist heute auch nicht da. Ist sonst jemand da von dort? Das hört sich auch nicht an. So, Bildung, Forschung, Wissenschaft, da ist vertretungsweise Sabine da und schaut schon mit den Füßen am Saalmikro. Ja, nee, schaffen tue ich nicht. Ist das, weil im Pad noch steht Michael Kittlaus. Wir sind so verblieben mit dem BUFO, dass wir keine neue Ausschreibung machen, sondern Michael und ich es gemeinsam machen. Das müsste dann auch vielleicht irgendwo eingetragen werden. Ansonsten habe ich von Michael auch auf Anfrage im Moment nichts gehört. Ich hoffe, es geht ihm nicht allzu schlecht. Das Problem ist, wir haben natürlich Personalmangel. Und deswegen habe ich zum Beispiel eine AG und eine AK im Moment im Mumble zusammengelegt. Das ist die AG Tellerrand, das ist die Bildung auf Bundesebene und das ist der AK Bildung auf NRW-Ebene. Und das mache ich jeden, den ersten und den dritten Mittwoch im Monat gleichzeitig. Es sind wieder bei der ersten Sitzung einige aufgetaucht. Ich hoffe, es tauchen noch mehr auf. Ansonsten habe ich nur an Julia Reda ein Mail geschickt mit Fragen wegen des Europaprogramms in Sachen Bildung, Digitalisierung und einiges mehr, weil ich bei Digitalisierung beim SMACWorks und bei der Anja auch mitarbeite. Und sonst gibt es eigentlich nichts Neues zu berichten. Okay. Es wäre sehr schön, wenn wir dann, also du hast gesagt, jeden ersten und dritten Mittwoch im Monat, welche Uhrzeit? 19 Uhr. Jeweils 19 Uhr. Gut. Habt ihr Fragen an Sabine? Das hört sich nicht so an. Dann bedanke ich mich sehr für deinen Bericht. Und dann sind wir bei Familie. Das sind Yoshi, Bär und Masch. Ist der Yoshi, Bär da? Sprich. Nahend, ja. Ich war jetzt erstaunt, dass ich auch mal im Pad stehe. Ja, grüß dich. Genau, AG Familie. Ich war nämlich gerade mit meinem Sohn am Reden. Ja, von uns gibt es mal was Neues. Wir haben uns wieder getroffen. Wir hatten ja jetzt lange Pause gehabt wegen Wahl und weil unsere Leutchen auch woanders tätig waren. Wir sind jetzt am Diskutieren, wie wir unser Programm, so wie wir es ja schon haben und was wir alles vorbereitet haben, in irgendeiner Weise auch mal wieder in die Öffentlichkeit kriegen. Weil wir finden das schade, dass wir zwar viel haben, aber wenig Leute davon erfahren. Wir sind jetzt gerade so, wir wollen so das auf NGO-Technik machen, so nach dem Motto, wir haben ja viele Fachleute dabei oder im Endeffekt einen, der auch Vorträge hält. Und da wollen wir mal gucken, ob wir so Präsentationen und Vorträge, die wir ja schon an Daten haben, auch dafür anpassen und dann Leuten auch zur Verfügung stellen oder auch mal selbst halten. Und da halt unser piratiges, alles, was wir da halt reingebracht haben, auch unterbringen können. Ne? Und da ist jetzt so eine Art Konzeptstudie, die wir machen. Das wollen wir jetzt nächste Mal auch wieder ausführen und wie wir das uns halt gestalten. Wir sind doch so in der Brainstorming-Phase. Okay, vielen Dank. Gibt's da Fragen zu? Das hört sich nicht so an. Dann nochmal Dankeschön und wir gehen weiter zu Queer. Ist jemand da? Die tun also Dinge. Aber Drogen- und Suchtpolitik, ich habe doch den Andreas schon gesehen. Erzähl. Guten Abend zusammen. Ja, wie immer dienstags unsere Sitzung. Es gibt auch neue Neugierige, was mich sehr freut. Findet also, wie gesagt, immer wöchentlich 19.30 Dienstag statt. Ansonsten, ich glaube, ich war letzte Woche nicht da. Richtig. Ich war vorletztes Wochenende auf der Cannabis-Normalkonferenz vom DHV. Was wieder ein spannendes, lustiges, interessantes Familientreffen war. Es wird noch ein Video geben, wo wir zu dritt, also drei Piraten, so ein bisschen über unsere Eindrücke berichten werden. Das werde ich entsprechend weitergeben und natürlich auch verbreiten. Ja, und ich konnte auch den Herrn Wimber tatsächlich dann seine Telefonnummer abringen. Das ist der ehemalige Polizeipräsident aus Münster. Und ihn auch zum Mumble überreden. Ich habe telefonisch nächste Woche einen Termin mit ihm. Da werde ich Näheres besprechen. Und dann werde ich das auch mit der Bundespresse entsprechend dann veröffentlichen. Und dann machen wir hier mal eine Session mit einem ehemaligen Polizeipräsidenten in Sachen Cannabis und Legalisierung. Sehr schick. Habt ihr Fragen an den Andreas? Das hört sich schon wieder nicht so an. Dann bedanke ich mich ganz herzlich bei dir für deinen Bericht. Die Sitzungen sind dienstags 19 Uhr, hast du gesagt, ne? 19.30. Dienstags 19.30, alles klar. Nur, dass das dann nochmal im Protokoll mit drin steht. Danke. Danke dir. Okay, damit wären wir bei Sonstiges angelangt. Ich habe was mitgebracht, und zwar tatsächlich vom Stammtisch hier in Erlangen. Dazu sei zu sagen, wir haben normalerweise zu Weihnachten eigentlich immer so eine Bücherverschenkaktion veranstaltet. Ich glaube, letztes Jahr ist das ausgefallen, einfach mangels Masse. Und sprachen dann so darüber und haben dann festgestellt, ja, wir haben ja in der ganzen Stadt diese Bücherschränke zu stehen. Das ist ja momentan auch richtig Mode. Und da könnte man doch einfach mal piratige Lesezeichen machen lassen und die in den Büchern, in diesen Bücherschränken verteilen. Weil das ist ja mal was ganz Praktisches und dann prägt sich vielleicht auch mal an der Stelle was ein, vor allen Dingen, wenn wir auf diese Lesezeichen sinnvolle Sachen schreiben. Das wollte ich an euch mal weitergeben und euch fragen, für wie sinnig ihr die Idee haltet, ob ihr meint, dass sich das bei euch auch lohnen würde, ob wir mal gucken sollen, dass wir im P-Shop den einen oder anderen scheuchen und mal schauen, dass wir irgendwie eine schöne Vorlage herkriegen dafür. Was denkt ihr? Oh ja, bitte, bitte, bitte. Bitte, sage ich auch aus Marburg. Okay, gut. Richtig geile Idee. Sonst noch irgendwelche Einwürfe dazu? Bezüglich. Okay. Bezüglich Entwürfe für Lesezeichen, wir hatten da schon mal was. Also ich habe hier auch noch ein paar davon rumfliegen. Vielleicht muss man da gar nicht großartig viel Energie rein investieren, die man dann für was anderes nutzen kann. Richtig. Ich weiß, dass wir mal welche hatten. Aber ich denke mir mal, man sollte vielleicht so zwei, drei Designs machen. Und vielleicht auch irgendwie so mit schicken Sprüchen versehen, wenn ihr versteht, was ich meine. Wenn euch dazu was Gutes einfällt, gerne Mail an mich. Weil da bin ich sehr dankbar für. Ich bin jetzt nicht so fantasievoll im Moment. Und dann habe ich den My Darkstar am Mikro. Zu dem Thema Shop hätte ich die Anregung, dass die Shops das so machen wie ein App Store. Das heißt, sie nehmen eine Gebühr, um Dinge zu posten, die wir entwickeln von der Basis und schaffen ein Anreizsystem wie ein Voting. Und wer über ein Jahr nicht in den Top 100 kommt, der fliegt raus. Dann haben wir mit der Zeit die besten Piratenflyer aller Zeit und jeder hat sie mitgemacht. Das nehmen wir dann mal als Anregung mit ins Protokoll auf. Okay, sonst noch jemand ohne Fahrschein? Und dann habe ich hier von Michael noch die Anregung, einen Bericht von der internationalen Koordination als regelmäßigen Tagesordnungspunkt mit reinzunehmen. Antwort darauf von mir, glasklar, furchtbar gerne. Ich fände es dann nur ganz gut, wenn wir dann tatsächlich sehr diszipliniert darauf achten, dass dann jeder auch seine Redezeit hat innerhalb dieser Stunde. Sonstige Anmerkungen dazu? Michael, möchtest du dazu noch was sagen? Also ich war eben rausgeschmissen worden. Geht es um den Punkt, den ich eingetragen habe, dass ich gerne die internationale Koordination als festen Punkt hätte, weil sich da ja einiges tut? Richtig, du rennst da bei mir auch im Prinzip offene Türen ein. Nur je mehr Tagesordnungspunkte wir haben, desto disziplinierter müssen wir natürlich auch selber darauf achten, dass wir uns dann entsprechend kurz fassen. Ne? Ist ja klar. Ja, aber da bin ich ja voller Vertrauen an Bastian, dass er das entsprechend steuert. Nein, nein, ich sagte wir alle. Gut, Bastian und Thomas sind ja da. Würdet ihr das machen wollen? Mach du. Okay, furchtbar gerne, weil ich weiß, dass es auch in Zukunft noch wichtiger wird, gerade ja nun einmal durch die Geschichte mit Island und automatisch natürlich auch Tschechien. Und die Europawahl, die ja auch auf uns zukommt. Ja, dazu gibt es tatsächlich, das weiß auch Michael, wir bereiten ja dieses Common Election Program vor. Das ist auch ein bisschen AG-Arbeit. Also es macht schon Sinn, dass wir hier darüber berichten, weil wir am Wochenende in Prag mit Sicherheit auch das anregen werden, dass sich da entsprechende Gruppen bilden, also Themengruppen, und das europaweit. Und das macht natürlich sehr viel Sinn, wenn wir uns europaweit da vernetzen. Danke. Jo, das sehe ich aber auch so. Ja, dann bedanke ich mich bei euch beiden ganz herzlich. Dann sehen wir mal zu, dass wir das als regelmäßigen Tagesordnungspunkt mit reintun. Ich werde es dann einfach hinter die Themenbeauftragten tun, wenn euch das recht ist. Und wie gesagt, dann müssen wir uns alle ein bisschen am Riemen reißen, sonst werden wir in einer Stunde nicht fertig. Heute sind wir das tatsächlich geworden, und zwar sogar ein bisschen drunter. Ich habe hier als letzten Punkt jetzt noch die Informationen zur Koordinatorenkonferenz. Das nächste Treffen der Koordinatorenkonferenz findet am 1.12.2017 statt. Und es wäre ganz liebenswert, wenn derjenige, der es eingetragen hat, noch die Uhrzeit mit dazu schreibt, damit alle das dann auch wissen. Ansonsten Presse- und Social-Media-Informationen an unser Presse- und Social-Media-Team. Bitte an die sg-presse@lists.piratenpartei.de. Ich habe jetzt noch an unsere neuen Mitglieder die Frage, habt ihr jetzt alles an Informationen, was ihr braucht? Mailingliste, das PolGev-Pad, und ihr wisst auch, dass wir uns hier treffen. Gibt es noch was, was ihr braucht oder was wir für euch tun können? Fangen wir mal oben an. Hallo Hessen. Michael Weber. Entstumme dich, weil dann hören wir dich auch. Ich war gerade kurz weg. Hab's jetzt. Ja, also die Frage. Die Frage war schlicht und ergreifend, gibt es jetzt von eurer Seite, also ich rede jetzt von dir und dem Alexander Fox und dem Benjamin Wildenauer, gibt es von eurer Seite noch was, was wir für euch tun können? Gibt es irgendwelche Informationen, die ihr braucht? Braucht ihr einen freundlichen Tritt in die Seite? Eine Sache, ich habe gerade vorhin das Wort Justizial von Leuten gehört. Ich hatte ja vorhin gesagt, wegen Volksbegehren. Wenn da mal rechtliche Fragen aufkommen würden und man da jemanden direkt fragen kann, der sich damit auskennt, dann wäre das hilfreich. Jo, das Justiziariat liegt bei Sebastian Alscher. Heißt auf gut Deutsch, wenn du da was brauchst, einfach Mail an ihn. Danke. Bitteschön. Jo, Benjamin. Ja, Wildenau. Ja, im Grunde wüsste ich jetzt nichts. Das Einzige ist, ich muss jetzt mal gucken, ob das mit der Mailingliste hier geklappt hat. Ja, da kann ich auch gucken. Also die Testmail, die ich gerade vor einer Minute rausgeschickt habe, ist noch nicht. Ist zumindest bei mir noch nicht. Was? Ist angekommen. Bastian sagt, sie sei angekommen. Ich gucke gleich mal und ansonsten, wenn irgendwas nicht funzt, sagst du mir Bescheid. Jo. Alex? Bei mir alles in Ordnung und ich weiß, wo du wohnst und kann im Notfall dorthin laufen und mich beschweren, wenn mir was fehlt. Verflucht! Okay. Ja, hat denn ansonsten noch jemand Worte von bleibendem Wert so für die letzten 30 Sekunden? Ja, bitte teilt eure Flyer. Okay, alles klar. Das ist doch ein schönes Schlusswort. Dann bedanke ich mich bei euch allen ganz, ganz herzlich fürs Dabeisein, fürs Zuhören und fürs Beteiligen und wünsche euch allen einen ganz blendend schönen Abend. Ja, und damit ist dann die Sitzung geschlossen. Um 21 Uhr kommt so genau richtig Frau Herrmann. Und tschüss.